Ich würde nämlich versuchen, das Ganze in drei übergeordnete Bereiche zu gliedern. Das eine, der Anfang, befasst sich so ein bisschen mit dem Regierungsgeschehen in den USA seit dem Amtsantritt von Trumps zweiten Kabinett und das sogenannte Project 25, wo ich manchmal verwundert bin, wie unbekannt es doch ist. Das werde ich dann erläutern, was es damit auf sich hat, aber es ist im Prinzip so eine Regierungsprogramm, was von einem Think Tank erarbeitet worden ist und was doch ziemliche Entsprechungen in der Umsetzung hat. Das zweite ist so ein bisschen das kuriose Phänomen, dass ja die libertäre Ideologie eine ziemlich große Rolle spielt bei den Angehörigen des Kabinetts Trumps II. Und das eigentlich eine recht paradoxe Situation ist, weil Staatsfeinde im Regierungsapparat sitzen. Und der letzte Bereich heißt jetzt etwas kryptisch, Vater Staat liegt im Sterben. Das wäre so der Versuch einer theoretischen Einordnung. Das ist noch kein Prozess, den ich irgendwie als abgeschlossen bezeichnen würde, sondern das ist eher so ein bisschen, ja, eine Theoriebildung in einem offenen Prozess, wo sich so ein paar Konturen herauskristallisiert haben, die ich dann ganz gerne vorstellen würde. Aber fangen wir mal an mit der Tagespolitik. Was hier zu sehen ist, ist ein Screenshot von der BBC, ist jetzt ungefähr so, ja, einen Monat her. Und wenn man versuchen will, der Regierung unter Trump was zugute zu halten, dann würden mir zwei Punkte einfallen. Das eine ist, dass sie regelmäßig sehr aussagestarke Symbolbilder liefern. Hier zum Beispiel wird buchstäblich das Weiße Haus demoliert, also nicht in der Gesamtheit abgerissen, aber ein Flügel, der dann durch einen imposanteren Ballsaal ersetzt werden soll. Aber diese buchstäbliche Zerstörung der Regierungsinstitution passt eigentlich ganz gut zum Staatsabbauprogramm, was da so verfolgt wird. Deswegen nett, dass es das gibt. Der andere Punkt ist, und das macht auch die Auseinandersetzung so ein bisschen permanent aktualisierungsbedürftig, ist die immense Geschwindigkeit, mit der da verschiedene Maßnahmen durchgesetzt werden in den USA. Also wenn man da einfach vergleicht, was so der Stand im Sommer war, ich finde es auch immer so ein bisschen, ja, fast surreal, dass das noch nicht mal ein Jahr her ist, seit die Amtseinführung geschehen ist und dabei doch sehr, sehr viel schon in Angriff genommen worden ist. Und die Maßnahmen habe ich versucht zu strukturieren in drei größere Bereiche. Das eine ist der Abbau von rechtsstaatlicher Gewaltenteilung. Dann geht es um das Einstampfen staatlicher Leistungen, insbesondere sowas wie Sozialfürsorge, aber auch in anderen Bereichen wird einfach so eben der Staat verschlankt. Der dritte Aspekt ist so die Seilschaftspflege, dass es eben darum geht, verschiedene Netzwerke aufrechtzuerhalten, seine Kumpel zu fördern und sowas. Und ja, was ich dabei sehr bemerkenswert finde bei den verschiedenen Aspekten, ist, dass das Ganze manchmal so ein bisschen wirken kann, dass da ein Wahnsinniger regiert, wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, was Trump so über Magneten erzählt, dass die angeblich Geschichte seien, wenn man ein Glas Wasser drüber kippt. Und solche Aspekte sind wirklich so teilweise den Eindruck einer fortgeschrittenen geistigen Verwirrung. Trotzdem würde ich sagen, dass da sehr viel sehr kalkuliert umgesetzt wird. Und bemerkenswert ist das sogenannte Project 25, was ein Programm ist, was die Heritage Foundation, zu der werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen, erstellt hat. Es hat so ungefähr 900 Seiten und hat halt diverse Empfehlungen an die Regierung gerichtet. Was man hier sieht, ist der sogenannte Project 25-Tracker. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es das gibt, weil es da halt andauernd aktualisiert wird, was gerade so beschlossen wurde und man hier sehr gut einen Überblick behält. Also es werden dann in diesem 900-seitigen Papier insgesamt knapp 320 Ziele identifiziert und hier sieht man den Umsetzungsstand. Also nach Angaben dieser Seite sind ungefähr 48% umgesetzt. Und es ist dankenswerterweise sogar in verschiedene Bereiche untergliedert. Also zum Beispiel schon komplett abgewickelt ist das ganze USAID, was sich insbesondere auf Auslandsunterstützung und sowas bezieht. Hier sieht man dann zum Beispiel im Project 25 die Forderung, reduzieren Sie das Budget von USAID mit dem Hinweis, es wurde am 1. Juli 2025 geschlossen. Und was hier sehr praktisch ist, was ich nur empfehlen kann, ist, dass immer mit mehreren Quellen gearbeitet wird, und zwar einmal mit der Fundstelle. Hier sieht man also, diese Forderung ist da in dem Programm auf Seite 254. Und hier ist eine Seite, die darüber berichtet. Es sind teilweise Nachrichtenseiten, es sind teilweise auch die Eigendarstellungen auf der Seite des Weißen Hauses. Und es ist wirklich einfach sehr, sehr gut alles mit Quellen hinterlegt, was hier an Behauptungen aufgestellt wird, und eben eine sehr gute Funktion, um den Überblick zu behalten. Wie man hier sieht, sind verschiedene Behörden aufgeführt, wo, sage ich mal, das übergeordnete Ziel die Verschlankung des Staates zu sein scheint. Man erinnert sich ja wahrscheinlich noch an die seltsame Episode, als Elon Musk als Berater aktiv gewesen ist und eben dieses Department of Government Efficiency Doge geleitet hat und da in sehr, sehr kurzer Zeit ziemlich viel weggeholzt hat. Das jetzt alles in einzelnen Details durchzugehen, würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber man sieht, für ungefähr ein knappes Jahr Regierungszeit hat man da schon massive Fortschritte gemacht. Was neben den, sage ich mal, Staatsverschlankungsprogrammen noch interessant ist, ist, dass auch, ja, das Ganze eine sehr starke ideologische Komponente hat, dass da zum Beispiel solche Punkte aufgeführt sind, wie Diversity-Programme zu canceln, und andere Punkte spielen da aus der Hinsicht, glaube ich, auch noch einen ziemlich großen Aspekt. Und jetzt vielleicht noch mal etwas vertiefen zu den einzelnen Punkten, die ich hier aufgeführt habe. Der Abbau von rechtsstaatlicher Gewaltenteilung ist eigentlich, wie überall, wo autoritäre Kräfte in der Regierung beteiligt sind, gekennzeichnet durch insbesondere Angriffe auf die Justiz und die freie Presse. Es ist auch so, dass es die internationale Politikwissenschaften da schon Begriffe gefunden haben für neuartige Phänomene, die ich ganz interessant finde. Ich denke mal, was eine breite Öffentlichkeit erfahren hat, ist so diese Auseinandersetzung um Supreme Court-Besetzungen, also welche Richterinnen und Richter im höchsten Gericht mitreden dürfen und mitbestimmen dürfen, dass es dort natürlich die Strategie gibt, seitens der Republikaner ihnen nahestehende Leute unterzubringen. Es ist aber gar nicht mal immer so, dass da tatsächlich Leute platziert werden, sondern es gibt jetzt einigermaßen neu den Begriff des Court Cuppings, und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das die Strategie bezeichnet, Zuständigkeiten von Gerichten so zu verändern, dass halt nur noch bestimmte Gerichte über verschiedene Fälle verhandeln dürfen. Und das ist zum Beispiel so eine Strategie, die bei verschiedenen Angriffen auf die freie Presse umgesetzt wird, dass dann Klagen mit einem abstrusen Kostenrisiko verbunden bei Gerichten landen, die sich eben in der Vergangenheit dadurch hervorgetan haben, dort nicht besonders pressefreundlich zu entscheiden, beziehungsweise ja, abenteuerlichen Schadensersatzforderungen stattzugeben. Was da die Lage der Medien angeht, ist es auch so, dass die nationale Medienaufsicht da ihre machtpolitischen Spielräume nutzt, um, sage ich mal, eine regierungsfreundlichere Berichterstattung auf den Weg zu bringen. Es ist zum Beispiel so, dass verschiedene große Sender, die beispielsweise fusionieren wollen, dann in Aussicht gestellt bekommen, dass dieser Fusion nur zugestimmt wird, wenn entsprechende Werturteile so nicht mehr geäußert werden. Es ist aber auch so, dass verschiedenen kleineren Sendern teils mit dem Lizenzentzug gedroht wird, und meist ist es noch verbunden mit irgendwelchen fadenscheinigen Vorwänden. Es ist aber eigentlich relativ offensichtlich, was da die eigentliche Motivation ist. In der Hinsicht kann ich sehr empfehlen, die Artikel der Journalistin Annika Brockschmidt zu lesen, vor allem in Zeit Taz oder besonders ausführlich in den Blättern für Politik, wo das ausführlich beschrieben wird mit diesen Strategien, mit den Angriffen auf die Justiz und die freie Presse. Befasst sich auch sehr intensiv mit der klerikalen Rechten, die heute aber kein Thema sein wird. Der andere Aspekt ist, sage ich mal, das Einstampfen von Leistungen, das teilweise sehr chaotische Züge annimmt. Ich denke mal, ein sehr schillerndes Beispiel ist schon die erwähnte Behörde DOGE unter Elon Musk, die halt zum Beispiel in der nuklearen Sicherheit Leute rausgeworfen hat, was man dann kurz darauf bereut hat und versucht hat, sie wieder zu erreichen, was aber Schwierigkeiten bereitet hat, weil teilweise nicht einmal mehr die Adressen der Leute eingespeichert waren. Also das hat da teils sehr, sehr chaotische Züge. Eine andere Komponente, die da an Gewicht nimmt, ist so ein bisschen das Schleifen des Sozialstaats, beziehungsweise so ein bisschen ist eigentlich stark verharmlosend. Ich denke, ein schillerndes Exempel ist die Big Beautiful Bill, die eine ganze Reihe von Maßnahmen kombiniert, teils auch exorbitante Staatsschulden aufnimmt. Aber vor allem eben diverse Sozialprogramme einstemmen, von Gesundheitsvorsorge bis hin zu ja, staatlichen Unterstützungsleistungen für Menschen, die gar nichts mehr bekommen, wenn sie nicht wenigstens ein Mindestmaß an Arbeitsbereitschaft zeigen, was, glaube ich, mit 20 Stunden pro Woche definiert wird. Das habe ich dummerweise gerade nicht klar präsent. Der letzte Punkt, der sich da bemerkbar macht, den ich hier noch kurz erwähnen will, ist die sogenannte Seilschaftspflege, dass halt da relativ offensichtlich die Strategie verfolgt wird, dass diversen Kräften symbolisiert seid. Wenn ihr für uns seid, dann profitiert ihr davon. Und wenn ihr gegen uns seid, werden wir bekämpfen. Letzteres hat sich halt mit dem Vorgehen gegen Aktivisten und sowas bemerkbar gemacht, mit der Einstufung der Antifa als inländische Terrororganisation, was zuvor gar keine existierende Kategorie dort gewesen ist. Also zum Beispiel nicht mal der militant-rassistische Ku Klux Klan ist dort als inländische Terrororganisation eingestuft. Es betrifft eigentlich ausschließlich Antifa-Strukturen und ist auch so diffus definiert, dass es dort eben die Möglichkeit gibt, gegen politische Opposition jedweder Couleur vorzugehen mit einfach gefundenen Vorwänden. Der dabei, ja, auch nicht zu vernachlässigender Aspekt ist eben das Fördern der Förderer. Also was das Ganze natürlich besonders attraktiv macht für opportunistische Kräfte, da die Lager zu wechseln, wie beispielsweise in Form von Mark Zuckerbergs Meta-Konzern ersichtlich wird, die bis vor kurzem die auch Diversity-Programme und Ähnliches gepflegt haben, aber das alles eingestellt haben in der Hoffnung, dort das Wohlgefallen des Präsidenten zu gewinnen. Und das ist, denke ich mal, auch eine repräsent oder eine sehr typische Sache für verschiedene autoritäre Kräfte. Was ich ganz am Rande noch streifen würde, das ist jetzt noch relativ neues Zeug und ich muss sagen, damit habe ich mich noch nicht besonders intensiv auseinandergesetzt. Aber während es auf der einen Seite einen sehr umfangreichen Staatsabbau gibt, ist es umgekehrt auch so, dass der Staat sich es relativ viel kosten lässt, in bestimmten Branchen bei bestimmten Unternehmen einzusteigen, zum Beispiel in der Chipproduktion, dass dort für viel, viel Geld Anteile von Intel zum Beispiel gekauft worden sind seitens der Regierung, um dort bei Unternehmen mitzumischen. Und das ist so ein bisschen was, das kann ich heute leider nicht vertiefen, aber es gibt teilweise so in diesem Gesamtkosmos der politisch aktiven Influencer Leute wie Peter Thiel. Da gibt es eine sehr gute sechsteilige Doku-Serie vom Deutschlandfunk, wo das sehr ausführlich dargestellt wird, die ganz gerne hätten, dass der Staat zu so einer Art schwer bewaffnetem, eigengesetzlichen Superunternehmen wird. Das ist eine Strömung, die es da gibt. Es gibt auch noch ganz andere, die eher so in die Richtung Theokratie oder Monarchie abdriften. Also es ist so ein bisschen auch innerhalb der Neocons und Alt-Rights so ein bisschen umstritten, was genau die Leute so alles wollen, aber es ist ein ganz interessantes Ding, dass es nicht nur einseitig diese Staatsabwicklung gibt und man Sachen streicht und Institutionen zerstört, sondern eben, dass anderswo auch Investitionstätigkeiten ausgebaut werden, um sich in verschiedenen bestimmten Wirtschaftssegmenten da ein bisschen mehr staatlichen Einfluss zu sichern. Was jetzt die Heritage Foundation angeht, die hier das Project 25 komponiert hat, das Papier wurde tatsächlich schon 2023 veröffentlicht, also vor den Wahlen, sodass man da schon einen Eindruck gewinnen konnte, was eben an Demokratieabbau beabsichtigt wird. Und es ist auch so, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Heritage Foundation in der Beratung einer Regierung aktiv wird. Auch unter Reagan, Präsident Ronald Reagan, gab es schon ein ich glaube, Mandate for Leadership haben sie es genannt. Also ja, auch hier wird eben recht klar definiert, wie man sich die politische Führung vorstellt. Und auch da wurde relativ viel davon dann umgesetzt in der Praxis. Diese Heritage Foundation sitzt in Washington, ist so eine typische erzkonservative, libertäre Denkfabrik und ist organisiert in dem Atlas Network, auf das ich ein bisschen eingehen will, weil es ganz interessant ist, wer da so alles zusammenkommt. In den USA ist da noch das Cato-Institut mit drin und das Heartland-Institut. Deutsche Ableger sind zum Beispiel die Hayek-Gesellschaft, wo FDPler, CDUler und AfDler zusammentreffen, auch das Eucken-Institut oder Prometheus. Prometheus ist ein Think Tank des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler, die sich vor allem im Kampf gegen Umweltschutz und Klimaauflagen hervortun. Und insgesamt ist in diesem, also gibt es hunderte von verschiedenen Thinktanks und Organisationen, die eben in diesem Atlas Network vernetzt sind. Und die Hauptkampffelder sind eben neben, sage ich mal, so einer allgemeinen neoliberalen, libertären Tendenz, den Staat möglichst schlank zu halten, die Klimawandelleugnung, Abtreibungsrechte werden bekämpft. Generell ist es halt ein sehr, sehr klassisches, traditionalistisches, heterosexuelles Rollenverständnis, was dort gefördert wird. Das sind so die Hauptbereiche, die, sage ich mal, die politischen Linien dort prägen. Und ich finde es sehr aufschlussreich, sich mit der ideologischen Inspiration für den Namen auseinanderzusetzen. Also hier sieht man das Logo im Bild, All Together to Protect You. Der Name spielt an auf einen Roman von Ayn Rand, der im Original Atlas Shrugged heißt, was so ein bisschen mit Atlas zuckt mit den Achseln übersetzt werden müsste. Im Deutschen etwas zu deutsch mit einem heroisch-kettensprengerischen Atlas wirft die Welt ab. Übersetzt worden ist. Hierzulande spielt es keine so große Rolle, das Buch. In den USA schon sehr, sehr viel größer. Es gibt so ein bisschen den Witz, dass es das einzige Buch sei, was Donald Trump gelesen hat, was natürlich so nicht stimmt, aber für viele Leute ist es schon dort ein prägender Einfluss. Und deswegen dachte ich, kann es ganz ergiebig sein, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, woher viele libertäre Ideen kommen. Und das ist jetzt sowas, wo, glaube ich, in so einem Vortrag nicht die Zeit ausreicht, das alles ganz ausführlich darzustellen. Deswegen wird es jetzt so ein bisschen alles nur angerissen. Aber im Prinzip hat man die Wurzeln und die Essentials von vielen Dingen, die das libertäre Denken prägen, schon bei Thomas Hobbes, der ja vor allem für das Konzept des Leviathans bekannt ist, also dem Staat als Ungeheuer, das es braucht als notwendige Institution, um die vielen kleineren Ungeheuer, also die Bürger, die sich gegenseitig in der Konkurrenz zerfleischen würden, in Schach zu halten. Und interessant ist dabei so ein bisschen, dass Hobbes halt davon ausgeht, dass eigentlich alle menschlichen Handlungen auf egoistische Motive zurückzuführen sind und das so einfach, sage ich mal, nicht positiv affirmiert, sondern dazu so ein eher wertneutrales Verhältnis zu haben scheint, beziehungsweise also das einfach als Wesensnatur des Menschen setzt er das offenbar voraus. Und weil es so ist, braucht man den Staat und das ist vielleicht nicht schön, aber das braucht es halt, weil sonst ist noch ein größeres Übel, wenn man nichts macht und deswegen ist es gut. Es hat dann bei ihm nachfolgenden Denkern und Denkerinnen so schon größere Umdeutungen gegeben, angefangen bei Monville, der zum Beispiel in seiner Bienenfabel den Egoismus zur Tugend umdeutet, so ein bisschen, wenn alle an sich denken, ist an alle gedacht und wenn alle ihre Motive verfolgen, dann ist doch allen geholfen. Interessant ist dann auch, was Jeremy Bentham daraus macht, der als Utilitarist versucht hat, das Glück als solches objektiv messbar zu machen. Und als Maßstab für die Messbarkeit von Glück hat er dann das Geld entdeckt, meint auch, das ist naturwissenschaftlich mehr oder weniger, so wie man halt den Luftdruck mit einem Barometer misst oder Temperaturen mit einem Thermometer, hat er das als Maßstab genannt. Und wenn man mit dem naturwissenschaftlichen Maßstab nicht zufrieden ist, kann man ja einen besseren finden. Da ist schon so ein bisschen so die Tendenz ersichtlich, dass man die eigene Position nicht als ideologische Überzeugung ausweisen will, sondern als eher so eine Art naturwissenschaftlich abgesicherte, objektiv zutreffende Sache. Und Ayn Rand, Philosophin und Schriftstellerin, ist dann tatsächlich auch frech genug, ihre Weltanschauung Objektivismus zu nennen. Selbstgewählter Begriff und geht ihr im Wesentlichen darum, dass sie halt so sagt, es gibt halt eine Welt und die Welt ist so, wie sie ist. Ob es einem gefällt oder nicht, spielt keine Rolle, kann man nichts dran ändern. Und deswegen versucht sie nicht irgendwie moralisch gefühlig da groß irgendwie ja, von was anderem zu träumen, sondern so, wie es ist, ist es halt und jetzt muss man damit zurechtkommen. Charakteristisch für Rains gesamtes Schaffen ist, dass sie ihre Welt unterteilt in zwei Klassen von Menschen. Die eine sind die produktiven Schaffer, die fleißig arbeiten, die in ihren Romanen dann auch immer als sehr klug und hübsch dargestellt werden. Und auf der anderen Seite hat man die Parasiten, die tatsächlich im Wortlaut so genannt werden, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie nichts tun, dass sie faul sind, dass sie auch immer als hässlich und verlogen und intrigant porträtiert werden. Und die eben das große, große Glück haben, dass es Leistungsträgerinnen und Träger gibt in der Gesellschaft, bei denen sie schmarotzen können. Aber Rand will sich das eigentlich nicht so richtig gefallen lassen. Entsprechend würde ich mal aus Ihrem Werk Atlas Shrugged so auf zwei Stellen ganz gerne eingehen. Das eine ist so eine Passage, die besonders krude ist, weil es um einen Zug geht, wo sie auf 2,5 Seiten darstellt, wer da sitzt, zum Beispiel Soziologieprofessoren, die sagen, Leistung ist gar nicht so wichtig, oder eben andere. Und die Szene endet damit, dass die auf einer Zugfahrt in einem Tunnel stecken bleiben, es zu einem Brand kommt, alle sterben. Und Rand dazu kommentiert, dass manche sagen, ja, sowas sei keine gerechte Strafe, aber sie lässt eigentlich durchblicken, dass sie nicht so viel Mitleid damit hat, wodurch dann meiner Meinung nach recht deutlich faschistoide Vernichtungsfantasien gegenüber den parasitären Schmarotzern deutlich werden. Die andere Passage finde ich deswegen kurios, weil ich sie unfreiwillig komisch finde, aber da geht es um eine Person, die sich selbst als einen Anti-Robin Hood versteht und dann Regierungsfahrzeuge überfällt, die zum Beispiel in Armenvierteln kostenlose Leistungen verteilen wollen oder sowas wie die Armen mit Essen speisen. Und seine Argumentation ist, dass er die Armen bestiehlt, um den Reichen zurückzugeben, was die sich rechtmäßig selbst erarbeitet haben. Und das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen. Das ist ein ganz wichtiges Argument bei Jeremy Bentham. Der sagt nämlich, also wenn man hier die Glücksphilosophie richtig messen will, ist ja das Geld der Maßstab. Und das große Problem ist, dass man erstmal aus Mitleid denken könnte, wenn man Leute so hungern sieht, dann könnte man denen ja irgendwie zum Beispiel was zu essen geben oder sowas. Aber solche Handlungen sind in der Summe nach Bentham dann insgesamt schädlich und wohlstandsvernichtend und damit auch glücksvernichtend, weil wenn Leute merken, sie bekommen einfach sowas, ist ihnen ja jede Motivation genommen, sich selbst anzustrengen und da halt schön fleißig zu sein und produktiv. Deswegen ist eigentlich das Allerschädlichste, was man an gesellschaftspolitischen Maßnahmen machen kann, Umverteilung, weil es vielleicht nett gemeint, in der Konsequenz aber total schädlich. Und es wird eben dann bei Rand in der Figur des Anti-Robin Hoods nochmal weitergeführt, und eben auch sehr wohlwollend porträtiert. Also es wird aus der Darstellung schon so ersichtlich, dass da eine ziemlich große Sympathie dann vorhanden ist. Dieses Atlas-Buch ist 1100 Seiten dick, ist ziemlich qualvoll. Ich habe es nicht ganz lesen wollen, also nur auszugsweise. Aber relativ berühmt ist auch noch ein 70-seitiger Monolog, den die Hauptfigur hält. Und die Handlung des Buchs ist so ein bisschen, dass Schritt für Schritt verschiedene Leistungsträger und Trägerinnen aus der Gesellschaft einfach verschwinden. Und weil dann nur noch Versager und Parasiten übrig bleiben, ist es so, dass halt alles vor die Hunde geht. Und die libertären, schaffenden, schönen, guten, fleißigen Leistungsträgerinnen und Träger haben sich zurückgezogen in ein libertäres Utopia, in dem sie halt frei sein können. Und nachdem dann die Welt mehr oder weniger untergegangen ist, kommt ein großer Monolog, der nochmal alles wiederholt, was auf 1000 Seiten ausgebreitet worden ist und so ein bisschen eben narzisstisch gekränkt den Leuten vorbetet, dass sie eigentlich ja selbst dran schuld sind, weil sie die Leistungsträgerinnen und Träger nicht genug wertgeschätzt haben, sondern sie einfach ausgesaugt haben wollten. Ein sehr nettes Phänomen, weil es auch für mich nochmal viel verdeutlicht, was so dieses libertäre Denken ausmacht, ist das Beispiel der Tuttle Twins, zu Deutsch Tuttle Zwillinge. Und es ist eine Reihe von Kinderbüchern, die eben libertäre Werte schon in der frühkindlichen Erziehung herantragen will. Da geht es dann um solche Geschichten wie eben Atlas, was anhand von einem Zirkus symbolisiert wird, wo Atlas kündigt, weil der neue Direktor meint, alle hätten den gleichen Lohn verdient. Und dann jetzt, wo Atlas weg ist, geht der Zirkus halt total kaputt, weil sie alleine überhaupt nichts hinkriegen und es nicht einmal mehr schaffen, die Tiere zu füttern, die dann traurig und träge und hungrig sind und anfangen, Quatsch zu machen. Es gibt auch zum Beispiel die Tuttle-Zwillinge und das Gesetz, wo mehr oder weniger Steuern als Raub dargestellt werden, was so ein sehr prägendes Merkmal ist für die Libertären. Also der Staat ist eigentlich deswegen verbrecherisch, weil er ja Leuten was wegnimmt und wegnehmen ist immer böse. Gut ist es, wenn es die Leute von selbst her geben und das machen sie ja auch, wenn sie verantwortlich sind. Zum Beispiel wird es dann in dem Kinderbuch beschrieben anhand einer Nachbarin, die ja gerne anderen Leuten Tomaten schenkt, aber sie sich halt ungern klauen lässt. Und so wird dann eben kindgerecht vermittelt, dass der Staat eigentlich eine ziemlich große Verbrechereinrichtung ist und man sich auch wehren sollte. Jetzt habe ich hier mal was, das ist ein bisschen unseriös als libertäres Syndrom bezeichnet, weil das ja so ein bisschen nach Pathologisierung klingt. Aber es geht mir so ein bisschen darum, dass sehr, sehr vieles, was in diesem libertären Umfeld so herumschwirrt, zusammengefasst werden kann durch die Sätze, ich werde ausgebremst und jetzt wehre ich mich. Und durch sowas wie, ich brauche euch nicht, sondern ihr braucht mich, ja. Und das ist so ein bisschen was, was nicht nur in den USA verbreitet ist. Es gibt ein sehr gutes Buch von Nachtwey und Amlinger, was gekränkte Freiheit heißt, was sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt und diese Charaktere studiert. Und eben dort wird überall von gekränkten Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern, die eigentlich den Eindruck haben, dass sie ja sehr, sehr hart arbeiten und dass es belohnt werden sollte, aber sie trotzdem irgendwie nicht so ganz richtig vorankommen, die dann deswegen den Schluss ziehen, dass es halt irgendwo Kräfte geben muss, die sie ausbremsen und die sich verschworen haben. Zum Beispiel sowas wie die Kulturmarxisten oder irgendwelche linksgrünen Lobbynetzwerke und sowas. Und was ich dabei eben so schön bemerkenswert finde, ist, dass in diesem libertären Spektrum halt eine ziemlich krasse Projektionsleistung so vollzogen wird. Also, dass es da einmal so die Ansicht gibt, man selbst ist ja objektiv und neutral und nicht ideologisch, sondern das sind immer die anderen, während es halt schon eine zutiefst ideologische Weltsicht ist. Das andere ist so ein bisschen dieser Aspekt, es gibt halt verschworene Netzwerke, die mein Vorankommen blockieren und sich verschworen haben, um mich persönlich zu bekämpfen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es genau andersrum ist, aber wenn man mal guckt, wie so die tendenziell linken, irgendwo marxistisch beeinflussten Netzwerke finanziell aufgestellt sind und in welchen Posten sie sitzen, würde ich mal unterstellen, dass das Atlas Network insgesamt doch ein bisschen mehr Einfluss hat weltweit. Zum Beispiel diese vorhin genannten deutschen Ableger mit Eucken-Institut oder mit der Hayek-Gesellschaft. Es ist schon so, dass da relativ viele Leute aus wirtschaftlichen Beratungsgremien der Bundesregierung dort verbandelt sind. Und das heißt, es sind jetzt nicht irgendwelche ganz komischen Randfiguren, die niemand ernst nimmt, sondern die haben schon auch einen Einfluss auf die Tagespolitik. Jetzt ging es ja bislang da vor allem um die verschiedenen Akteure. Und die handeln und so ein bisschen der ganze Krisisansatz ist ja nicht nur die verschiedenen Kapitalisten und Kapitalistinnen zu kritisieren, die da irgendwelche Handlungen machen, sondern so ein bisschen den Versuch zu wagen, das Ganze in einen größeren Krisenkontext einzubetten. Und das ist auch so ein bisschen was, was mit mehr Zeit, glaube ich, deutlich ausführlicher sein könnte, was ich aber so nicht jetzt im Detail breit treten kann. Aber so in dem ganzen Krisisumfeld wird ja schon seit den 80er Jahren eben prognostiziert, dass da so langsam eine größere Krisenepoche bevorsteht mit einer Umbruchsepisode, was dort vor allem als Krise der Arbeit ausgewiesen wird, die da im Zentrum steht. Und was jetzt hier den Staat betreffen soll, muss ich, glaube ich, doch nochmal eine kleine Ausschweifung einbauen, um da auf meinen Punkt zu kommen. Also es ist so, der ganze Titel des Vortrags, der Gesamtkapitalist dreht durch, bezieht sich ja auf ein relativ berühmtes Zitat von Friedrich Engels, was auch sehr, sehr oft irgendwie rezipiert wird oder wo drauf angespielt wird. Insgesamt ist diese eine Passage aus dem Anti-Düring von Engels aber gar nicht so ausführlich. Und zwar argumentiert Engels hier, dass der moderne Staat wieder nur die Organisation sei, welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äußeren Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch seine Form ist, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist. Und so viel konkreter wird es gar nicht. Und dafür wurde aber dieser Begriff verblüffend weit rezipiert. Und insgesamt ist es aber so, dass wenn man sich zum Beispiel das Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie anguckt, das Marx dort betont, er wollte eigentlich eine systematische Abhandlung zum Thema Staat machen, hat dann aber das Ganze nicht wirklich systematisch abgearbeitet. Es gibt dann so im Wesentlichen zwei Rezeptionslinien, die prominenter sind von dieser marxistischen Staatstheorie. Das eine ist so die leninistisch beeinflusste Nummer, dass der Staat eigentlich nur ein Ausbeutungsinstrument der Bourgeoisie ist und eben Leute mit Waffen ausstatten kann, um eben Leute zu Sachen zu zwingen, die sie ohne Waffenzwang nicht machen würden, aber insgesamt einfach ein Herrschaftsinstrument. Das andere ist so ein bisschen die Linie von Gelsen, das ist so ein bisschen darum geht, nee, Moment, also auch es ist auch der Staat der Proletarier, weil durch sowas wie Arbeitszeitbegrenzung, Urlaubsrechte, Kündigungsschutz und sowas immer wieder in harten Klassenkämpfen der Klasse der Kapitalisten was abgetrotzt werden kann. Und es ist nicht einseitig, sondern so ein bisschen so ein Gesamtverhältnis. Und hier würde so ein bisschen anderer Ansatz vertreten werden, dass es nicht unbedingt ein reines Unterdrückungsinstrument ist, aber auch nicht so, dass das große Wir der ganz entscheidende Faktor ist, welche politischen Sachen umgesetzt werden, sondern es ist mal so in der Grundkontur geht es hier um die These, dass der Staat dazu da ist, eine abstrakte Allgemeinheit zu verwalten. Und das ist so ein bisschen was, glaube ich, jetzt auf Anhieb nicht so wahnsinnig verständlich ist. Aber die Kernidee ist so ein bisschen, dass wenn man sich anguckt, wie durch die Zentrierung um die Verausgabung abstrakter Arbeit Leute zu vereinzelten Einzelnen werden, die dann ihre Partikularinteressen verfolgen und so ein bisschen als Hauptanliegen haben, die eigene Scholle zu verteidigen, dass es da so ein bisschen so eine Art Interessenausgleich braucht in Form von einer Instanz, die sich um verschiedene Bereiche kümmert, die es insgesamt für eine Kapitalverwertung als infrastrukturelle Grundlage braucht, um die sich aber niemand aus Eigeninteresse kümmern würde. Das ist so der eine Aspekt, also so ein bisschen die Bereitstellung von Infrastruktur und Aufrechterhaltung. Der andere Aspekt, der ziemlich wichtig ist, ist die Verrechtlichung, also dass es eben in der Staatstätigkeit auch darum geht, durch legislative Prozesse sehr viele Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens mit so einem Regelwerk auszustatten, was erlaubt ist und was nicht. Und da ist es so, dass wenn man sich anguckt, wie der Staat funktioniert hat, diese Staatstätigkeiten verschiedene Gewichtungen hatten. Also so unmittelbar nach der Französischen Revolution zum Beispiel, als so liberale Demokratie dann ihre Ursprünge gefeiert hat in Frankreich, hat das Ausmaß an Bereichen, die durch Verrechtlichung geregelt worden ist, des gesellschaftlichen Lebens, noch nicht so wahnsinnig eine große Rolle gespielt. Aber über die vergangenen Jahre sind die Bereiche, die da einer Reglementierung unterliegen, immer größer geworden. Und hier ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass das staatliche Handeln abhängt von so dem Anzapfen eines wirtschaftlichen Verwertungskreislaufs. Also dass zum Beispiel der Staat, wenn er Haushaltspolitik machen will, ja darauf angewiesen ist, vor allem durch Besteuerung seine Kasse zu füllen. Und dass jetzt, wenn so ein bisschen sich Krisentendenzen abzeichnen und da diese Verwertungsbewegung ein bisschen ins Stocken gerät, eben so ein bisschen die öffentliche Verwaltung in eine Art Krisenmodus übergehen muss, weil dann irgendwie bei der Verwaltung gespart werden muss, weil verschiedene Förderprogramme nicht mehr aufgelegt werden können, dass in der Kultur gekürzt wird und sowas. Also da hat man, glaube ich, gerade relativ viele Beispiele von Konsolidierung in verschiedensten politischen Debatten. Und da ist so ein bisschen die Kernthese hier, dass auf lange, lange Sicht der Staat unfähig wird, diese abstrakte Allgemeinheit wie bisher gewohnt zu verwalten, weil ihm so ein bisschen die Grundlage flöten geht, auf der seine finanzielle Sicherstellung garantieren kann. Was ich jetzt interessant finde, ist, sowohl bei Lenin als auch bei Engels heißt es ziemlich deutlich, dass wenn das Ganze zu frech wird mit den Übergriffen, zum Beispiel einzelner Kapitalisten, dann erhebt sich ja das Proletariat und macht was. Und eigentlich würde ich sagen, wenn man mal zum Beispiel auf die USA guckt, sind die Übergriffe einzelner Kapitalisten mehr oder weniger derart offensichtlich, dass ich nicht weiß, wie sie noch deutlich offensichtlicher werden sollten. Und trotzdem würde ich mal sagen, ist jetzt nicht unmittelbar absehbar, dass die Arbeiterklasse ihren historischen Auftrag als revolutionäres Subjekt erkennt und wahrnimmt und ins Handeln kommt, sondern es ist so ein bisschen leider so, dass halt doch sehr große Teile sich einreihen in eine zutiefst rassistische Bewegung. Und was dabei, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle weiter spielen wird, ist, dass man beobachten kann, wie verschiedene Exklusionstendenzen da zunehmen. Also, dass wenn man sich anschaut, wie sich verschiedene Weltregionen wirtschaftlich entwickelt haben, hat man eigentlich so ein bisschen eine Ausbreitung von der Peripherie in verschiedenen Bereichen. Und dass so die Bereiche, wo die Wertverwertung noch richtig gut funktioniert und wirklich Wohlstand generiert wird in einem großen Maß, eher so ein bisschen einen abschmelzenden Charakter haben und sich verengen. Und da ist jetzt wahrscheinlich davon auszugehen, dass sich diese Tendenzen weiter zuspitzen werden. Und was, glaube ich, auch ein großer Faktor wird, ist, dass man so über lange Jahre, ja, in der Geschichte, ich muss anders anfangen. Wenn man nochmal Beispiel Französische Revolution nimmt, und eben den Übergang dazu hat, die Menschenrechte verallgemeinern zu wollen, dann war das ja erstmal eine Privilegiensituation, von der vor allem weiße Männer profitiert haben und große Gruppen waren ausgeschlossen, hatten kein Wahlrecht und andere Sachen. Und da hatte man dann zum Beispiel bei der Frauenrechtsbewegung oder auch bei migrantischen Personen, so die Tendenzen, dass es da eher integrative Momente gab in der Tendenz über viele Jahrzehnte. Und das hat sich, glaube ich, umgekehrt. Also ich befürchte, dass so halt mit drohenden Ausbürgerungen oder mit Wahlrechtsreformen da die Gruppen, die halt Rechte haben, eher sich reduzieren werden. Und das so ein bisschen der Fluchtpunkt des Ganzen ist. Das ist jetzt noch keine wirklich fertig abgeschlossene Sache oder sowas. Und wie gesagt, dadurch, dass ich mich einigermaßen kurz halten wollte, habe ich jetzt viel nur so stichpunktartig angerissen. Es gibt im Krisisumfeld zwei Texte, die ich ganz gerne erwähnen würde von Ernst Lohr, die schon etwas älter sind. Einmal Der Tod des sterblichen Gottes und Der Gewaltkern bürgerlicher Ordnung. Und die würde ich dann eben auch nochmal in dieser Quellensammlung, wo alle diese Einzelaspekte nochmal deutlich vertieft und hoffentlich verständlicher dargelegt sind, aufführen. Ich denke mal, das wäre so der grobe Überblick bis jetzt.